Especiales Pocha. Das war Sonic aus Kolumbien. Und ich weiß nicht, ich glaube, die sind recht gut. Ich hoffe, ich würde gerne am liebsten noch ein paar Lieder von denen haben. Wir haben leider nur 5 oder so. Aber ich genieße die jedes Mal, dass ich die höre. Sonic sind Paula Gutierrez, Juan Niño, Luis Ríos und Diego Gómez. Und ich hoffe, ich schaffe bei denen vielleicht eine kurze Begrüßung für euch alle. Wenn ihr es nicht bemerkt habt, dieses Mal gab es kein, wie sagt man, ich habe nicht um Geld gebeten, also kein PayPal-Bet hier, sondern nur das, was ich mit dem Mikrofon gesagt habe. Und weil dieses Mal, dieses Monat, unser Monat vom Mikrofon ist, wird es gar kein PayPal-Erwähnung mehr geben. Diese sind 4 Wochen, wo Geld keine Rolle spielt. Und so ist es gut. Am liebsten wäre es für mich, wenn es überhaupt keine Rolle spielen würde. Aber leider geht es darum, dass ich nicht genug verdiene, um die ganzen Sachen zu kaufen, die ich brauche. Aber keine Angst. Langsam sind wir am Ziel. Wenn ihr noch Lust habt, also nicht Lust, sondern Interesse. Das Lied vom Intro heißt Also sprach Zarathustra und ist original von Bach. Diese Version gespielt von der Südost-Rundfunk-Orchestra. Und ich glaube, das war's, meine Freunde. Jupp! Das war unser Show für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr habt so sehr genossen wie ich. Fragen oder Kommentare könnt ihr mir gerne zu podcastiando@gmail.com senden. E-Mails von Produzenten, Labels sind auch willkommen. Mehr Info findet ihr im Blog vom Show, gepodcast.tk. Aus dem HIV Audio Himmel, Werbege Podcast mit Paul Alvarez Lüblich. Ihr sagen, portense mal, pásenla bien. Ciao.